Ivy, bist du denn endlich so weit? Ja, sofort. Aber du siehst doch, meine Haare sitzen noch nicht richtig. Deine Unpünktlichkeit, entschuldige bitte, die bringt mich noch um. Unsere Gäste sind da. Bitte mach mich nicht nervös. Hast du mir jedenfalls mein Armband mit draufgebracht? Nein, es tut mir leid, daran habe ich im Augenblick nicht gedacht. Ist es noch im Safe? Nein, natürlich nicht. Du hattest mich gebeten, es herauszunehmen. Ja, aber wo ist es denn? Ich habe es in die oberste Schublade deines Sekretärs getan. Kannst du es nicht bitte eben holen? Nein, Ivy, das kann ich nicht. Es ist bereits 8:10. Einer muss sich ja schließlich um die Gäste kümmern. Aber ich kann es doch nicht allein zumachen. Ach, dann musst du eben heute auf dein Armband verzichten. Du kannst es ja ein anderes Mal anlegen. Das ist doch nicht so wichtig. Ich muss jetzt hinunter. Bitte beeil. Williams. Ja? Sind alle Gäste da? Nur Mrs. und Mr. Hugh fehlen noch, Mr. Lancaster. Warten Sie bitte noch auf die beiden Williams und gehen Sie dann gleich hinunter in die Küche und kümmern Sie sich um das kalte Buffet. Jawohl, Mr. Lancaster. Willkommen in unserem Hause. Ich hoffe, Sie werden sich wohlfühlen. Ein Cocktail, gnädige Frau? Ja, bitte. Bitte sehr. Ein Cocktail, gnädige Frau? Ja, danke schön. Bitte. Williams, bitte vergessen Sie unser Trio nicht. Bringen Sie den Herren Hopman, Hammond und Torwitzki auch einen Cocktail. Jawohl, gnädige Frau. Harry, bitte komm doch mal eben. Würden Sie mich bitte einen Augenblick entschuldigen, Mrs. Hugh? Was ist denn los, Ivy? Hast du nicht gesagt, du hättest das Armband in meinen Sekretär getan? Ja, natürlich. In die oberste Schublade. Da ist es nicht. Wie bitte? Hier in der Ecke hatte ich es gelegt. Du siehst, da ist es nicht. Irgendjemand muss dabei gewesen sein. Aber das ist doch gar nicht möglich. So? Dann sage mir bitte, wo es ist. Du brauchst deswegen doch bitte nicht gleich so aggressiv zu sein. Es wird sich schon wieder finden. Du scheinst zu vergessen, dass dieses Armband 20.000 Pfund wert ist. Das vergesse ich durchaus nicht. Ich halte es auch für ausgeschlossen, dass irgendjemand es gestohlen hat. Wie du ja offenbar annimmst. Ja, das nehme ich an. Aber wieso soll das ausgeschlossen sein? Das wusste doch überhaupt niemand, dass es da gelegen hat. Bitte, wer soll denn schon dabei gewesen sein? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich sehe nur, dass es fort ist und bin der Meinung, dass wir sofort die Polizei benachrichtigen müssen. Das doch wohl nicht dein Ernst. Die Polizei, wo wir das Haus voller Gäste haben. Wieso? Willst du etwa nicht die Polizei benachrichtigen? Nein, ich bin überzeugt, die Sache wird sich aufklären. Warte, bis unsere Gäste fort sind, dann können wir uns in aller Ruhe darum kümmern. So, das meinst du. Bis dahin ist das Armband dann womöglich mit irgendjemandem weit über alle Berge. Nun dramatisiere bitte die Angelegenheit doch nicht so. Ich verstehe dich wirklich nicht, Harry. Denk doch nicht, dass die Versicherung uns auch nur einen Schilling zahlen wird, wenn wir nicht sofort die Polizei benachrichtigen. Das vergesse ich auch nicht. Ich bin nur der Meinung, man sollte trotzdem nicht den Kopf verlieren. Na, wer hier wohl den Kopf verliert? Willst du nun bitte die Polizei anrufen? Nein, Ivy, ich halte das wirklich für verfrüht. Nun gut, dann werde ich die Polizei anrufen. Guten Tag. Inspektor White ist mein Name. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sofort gekommen sind, Inspektor. Ihnen ist also heute Abend hier ein kostbarer Schmuck abhanden gekommen. Hier ist die Fotokopie. So sieht das Armband aus. Wirklich sehr schön. Es ist wunderbar. Das kann man auf der Abbildung aber gar nicht erkennen. Und das hier, das sind Brillanten, ja? Ja, jeder dieser 5 großen ist 4-karätig. Daher der Wert. Gibt es eine Imitation davon? Ich meine, haben Sie davon eine Kopie anfertigen lassen? Nein. Meine Mutter, von der ich es geerbt habe, und auch ich, wir lehnten es beide ab, eine Imitation zu tragen. Nein, eine Kopie haben wir niemals machen lassen. Naja, wir wollen nur hoffen, dass wir es wiederfinden. Wo hat es denn gelegen? Hier in dieser Schublade. Wieso denn? So ein wertvolles Armband, bewahren Sie darin auch? Nein, natürlich nicht. Es liegt sonst nebenan im Arbeitszimmer meines Mannes, im Safe. Er hatte es mir nur heute Abend, weil wir doch Gäste haben, herausgeholt und hier hineingelegt. Aber warum hat er es Ihnen denn nicht sofort gegeben? Ach, ich war noch in meinem Ankleidezimmer. Und er dachte wohl, ich müsste jeden Augenblick herunterkommen. Leider hatte ich mich verspätet. Mein Mann hat ein schlimmes Knie, da ist das Treppensteigen immer etwas beschwerlich. Deshalb hat er es dann so lange in die Schublade getan. Ja, wussten Sie denn, dass es darin lag? Ja, mein Mann hatte es mir gesagt. Wann hat er es Ihnen gesagt? Ach, so kurz vor 8, als er zu mir heraufkam und mir sagte, ich möchte mich beeilen. Ja, da ist er also doch zu Ihnen heraufgekommen. Ja, aber wie gesagt, nur weil er mich zur Eile mahnen wollte. An das Armband hatte er in dem Augenblick nicht gedacht. Mhm. War die Schublade abgeschlossen? Ja, aber der Schlüssel steckte drauf. Und wann? Um welche Zeit haben Sie bemerkt, dass das Armband fort war? Unmittelbar nach dem Essen, so um 9 Uhr. Und wann hatte Ihr Mann es dort hineingelegt? Das weiß ich nicht genau. Mhm. Könnte Ihr Mann wohl einen Augenblick zu uns hereinkommen? Selbstverständlich. Ich sage ihm eben Bescheid. Bitte sehr. Guten Abend, Herr Inspektor. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Das Armband muss ich ja wieder finden. Das wollen wir hoffen, Mr. Lancaster. Aber fest steht doch wohl, dass es aus dieser Schublade verschwunden ist. Ja, es sieht wohl so aus. Und wann haben Sie es hier hineingelegt? Wie spät war es da? Na, ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich möchte meinen, so gegen 7:30, also unmittelbar, bevor unsere Gäste eintrafen. Mhm. Wenn meine Frau pünktlich gewesen wäre, hätte das ja auch gar nicht passieren können. Hatten Sie die Schublade abgeschlossen, Mr. Lancaster? Ja, allerdings den Schlüssel hatte ich stecken lassen, weil ich dachte, meine Frau müsste jeden Augenblick kommen. Mhm. Na schön. Das bedeutet also, in der Zeit von 7:30 bis 9 muss irgendjemand die Schublade aufgeschlossen, den Schmuck herausgenommen und die Schublade wieder abgeschlossen haben. Ja. Ist Ihres Wissens irgendjemand hier im Zimmer gewesen in dieser Zeit? Ich habe niemand beobachtet. Ja, wer kann denn gewusst haben, dass das Armband hier lag? Eigentlich niemand. Es sei denn, jemand hat gehört, wie mein Mann es mir oben im Ankleidezimmer gesagt hat. Kann man bis hier unten hören, was oben gesprochen wird? Wenn man sich anstrengt, ist es wohl möglich. Und ich glaube, die Tür war angelehnt, nicht, Harry? Ja, es ist möglich, dass ich in der Eile die Tür nicht zugemacht habe. Wer kann denn hier unten gewesen sein und Ihr Gespräch gehört haben? Naja, möglicherweise einer der Gäste und dann Williams, der hier in der Halle die Gäste empfing. Mhm. Williams, das ist Ihr Butler. Ja. Was haben Sie denn sonst noch für Personal? Eine Köchin und einen Gärtner. Ja, und wo haben die sich zwischen 7:30 und 9 Uhr aufgehalten? Rose, die Köchin, war die ganze Zeit in der Küche im Souterrain. Und George, der Gärtner? Ja, bis 8 Uhr hat er ununterbrochen draußen gestanden bei der Auffahrt und hat dort die Gäste empfangen. Und von 8 bis 9 hat er dann mit serviert. Noch eins. Wissen Sie, wer von den Gästen zwischen 7:30 und 9 in der Halle gewesen ist? Ja, alle. Sie haben dort ihre Garderobe abgelegt, aber Sie müssten dann eigentlich alle gleich in den Salon gegangen sein. Ich glaube nicht, dass auch nur einer im Zimmer meiner Frau gewesen war. Möglicherweise hat jemand Sie dort gesucht. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Aber trotzdem, es würde dann ja niemand an meinen Sekretär gehen. Sagen Sie mal, wo hat der Butler sein Zimmer? Oben im 2. Stock, Rose und George auch. Naja. Also, bevor ich gleich mit meinen Leuten das Haus durchsuche, möchte ich mit Williams sprechen. Aber vorher noch eins. Wissen Ihre Gäste, was vorgefallen ist? Ich habe es Ihnen beiläufig mitgeteilt. Und schien daraufhin einer nervös oder unruhig zu werden? Nicht im geringsten. Sie hören es ja, Inspektor. Unsere Gäste sind bei guter Laune. Ja. Und hat auch niemand den Wunsch geäußert, dass er schon nach Hause wollte? Nein, auch nicht. Ach, wäre es Ihnen wohl möglich, Mr. Lancaster, mir eine Liste mit Namen und Adressen der Gäste zusammenzustellen? Ja, da brauche ich ja nur die Einladungsliste zu nehmen. Mhm. Ich kann sie Ihnen sofort geben. Vielen Dank. Ja, und wenn ich dann den Butler bitte sprechen könnte? Ich schicke ihn sofort. Die Liste kann er auch gleich mitbringen und mich entschuldigen Sie dann wohl bitte, dass ich mich um die Gäste kümmern kann. Selbstverständlich, Mr. Lancaster. Ihre Gattin ist dann vielleicht so freundlich, uns gleich einmal durch das Haus zu führen. Gleich wird Williams Ihnen die Liste geben, Inspektor. Danke. Wenn ich kann, will ich Ihnen gern helfen, Herr Inspektor. Es wäre mir lieb, wenn Sie uns zeigen könnten, welche Zimmer von wem bewohnt werden. Mit allem anderen kommen wir dann schon allein zurecht. Bitte? Diese Liste sollte ich Ihnen geben. Ja, danke. Bitte. Sagen Sie mal, Mr. Williams. Ja? Sie wissen, dass ein Armband von Mrs. Lancaster vermisst wird. Jawohl. Kennen Sie den Wert dieses Schmuckstückes? Ich glaube, man spricht im Allgemeinen von etwa 20.000 Pfund. Ja, sagen Sie mal, haben Sie um kurz vor 8 Uhr Mr. Lancaster hinaufgehen sehen? Es war um 10 vor 8. Ich habe ihn natürlich hinaufgehen sehen. Ich war ja draußen in der Halle. Haben Sie gehört, was er oben mit seiner Frau gesprochen hat? Nein, natürlich nicht. Ich habe mich um die Gäste gekümmert. Waren Sie zeitweise auch allein in der Halle? Natürlich. Und was haben Sie dort gemacht? Ich hatte auf die Gäste zu warten. Sind Sie zwischendurch in dem Zimmer von Mrs. Lancaster gewesen? Nein, dort hatte ich ja nichts zu tun. Sind Sie zwischendurch oben in Ihrem Zimmer gewesen? Nein, ich konnte ja nicht die Tür aus den Augen lassen. Und was haben Sie gemacht, als die letzten Gäste angekommen waren? Ich war Ihnen behilflich beim Ablegen Ihrer Garderobe. Dann bin ich sofort in die Küche gegangen. Mr. Lancaster hat es mir so aufgetragen. Und wie spät war es genau, als Sie in die Küche gegangen sind? Etwa 8:02. Und ab wann hatten Sie in der Halle gestanden? Von 7:30 an. Haben Sie in dieser Zeit irgendjemanden in das Zimmer von Mrs. Lancaster gehen sehen? Nein, ich habe niemanden hineingehen sehen. Ich danke Ihnen fürs Erste, Mr. Williams. Da rein. Nun, sind Sie weitergekommen, Inspektor White? Nein, die Sache ist wie verhext. Das Armband ist wie vom Erdboden verschwunden, als ob jemand es verschluckt hätte. Wir haben vorgestern Abend das Haus wirklich umgekrempelt, ohne nur irgendwo eine Spur zu finden. Und Sie wissen, wir hatten Esken bei uns, dem nie etwas entgeht. Ich verstehe das einfach nicht. Und wir haben keine Vase ausgelassen, keinen Bilderrahmen, keine Matratze und kein Polster. Und die armen Gäste, die haben wir auch nicht geschont. Und der Butler, dieser Williams? Er ist Chauffeur gewesen, 8 Jahre bei derselben Familie. Die Leute waren sehr zufrieden mit ihm. Trotzdem, das besagt ja noch nichts. Tja, was geschieht nun weiter, White? Auch im Garten. Jedenfalls in der unmittelbaren Umgebung haben wir auch nichts gefunden. Nicht die geringste Erdaufwühlung, keine Spuren auf den Beeten. Ich muss also annehmen, dass sich das Armband immer noch im Haus befindet. Ich habe nun Mr. Esken beauftragt, das Haus noch einmal gründlich zu durchspüren. Sie wissen doch, dem entgeht so leicht nichts. Von mir aus, wenn Sie wirklich glauben, damit zum Ziel zu kommen? Chief, um 7:30 hat Lancaster das Armband in die Schublade getan. Um 9 wurde das Verschwinden festgestellt. Es kann eigentlich in dieser Zeit nicht nach draußen gelangt sein. Denn dann kamen wir ja bereits. Trotzdem habe ich Fotokopien der Abbildung in alle Himmelsrichtungen geschickt. Allerdings, viel verspreche ich mir nicht davon. Chief Inspector Lodders? Ich habe das Armband gefunden, Chief. Tatsächlich? Esken, ich gratuliere. Und wo? Ja, ich möchte mich am Telefon nicht näher darüber äußern, Chief. Okay, Esken. Also, bis später. Ja. Hat er das Armband? Ja. Und wo war's? Na, er wollte sich am Telefon nicht äußern. Gehen Sie bitte sofort zu ihm, Inspektor White, und nehmen Sie außerdem Farbstoff mit. Farbstoff? Ja. Aber wofür denn? Fragen Sie nicht, tun Sie, was ich Ihnen sage. Und falls Sie Lancaster treffen, sollten Sie ihm auf keinen Fall auch nur eine Andeutung machen. Gratuliere, Esken. Danke, Inspektor. Aber nun sagen Sie mal, wo haben Sie es gefunden? Sie werden es kaum glauben, in einem Spazierstock. Und wo stand er? Hier, in diesem Raum. Sehen Sie, ein schönes Stück, nicht wahr? Fantastisch. Und niemand weiß, dass Sie es gefunden haben? Nein, also bis jetzt nicht. Aber sagen Sie mal, wie um alles in der Welt sind Sie eigentlich darauf gekommen, dass es in dem Stock sein könnte, Sergeant? Logik. Wir haben das ganze Haus vom Keller bis zum Boden durchsucht. Im Grunde war uns von Anfang an klar, dass der Täter nur wenige Minuten Zeit gehabt haben kann. Ja, und deshalb musste sich der Schmuck in der Nähe der Halle oder in diesem Zimmer befinden. Und als dann weder in den Polstern noch in den Bilderrahmen etwas zu entdecken war, da habe ich mir alle Gegenstände einzeln vorgenommen. Und diese Stocksammlung hier, die ist doch ganz hübsch. Und da fiel mir natürlich ein, dass es Stöcke gibt, die eben hohl sind. Benutzt Mr. Lancaster diese Stöcke? Ja, ja. Einige von Ihnen sicher. Nun, ich habe mir jedes dieser Stücke genau angesehen. Und da gelang es mir schließlich, den Griff dieses Stockes abzuschrauben. Ja, und da war es dann auch. Großartig, Eskin. Ja. Nun haben wir das Armband. Und der Täter kann ja auch nicht mehr weit sein. Das sehe ich noch nicht ein. Ja, meines Erachtens gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es jemand vom Personal oder Mr. Lancaster selbst. Von den Außenstehenden könnte kaum einer auf diesen Gedanken gekommen sein. Ja, ja, ja, das ist richtig. Aber Mr. Lancaster? Na ja, er hat immerhin zunächst verhindern wollen, dass die Polizei eingeschaltet würde. Angeblich, weil es ihm seinen Gästen gegenüber peinlich war. Ja, und dann ist noch etwas merkwürdig. Er hat der Versicherungsgesellschaft erklärt, die ganze Sache hätte Zeit und man müsste doch erst abwarten, ob der Schmuck sich nicht wieder anfindet. Ah, ja, so. Das hieße Versicherungsbetrug. Die Möglichkeit ist vorhanden. Denn er kennt ja seine Stöcke. Ja, und das Personal? Tja, vom Personal bleibt nur der Butler, der als einziger mehrere Minuten allein in der Halle war. Er konnte durchaus in das Zimmer gehen und den Schmuck aus dem Sekretär nehmen und ihn dann in dem Stock verstecken. Und dass der Knauf des Stockes abzuschrauben ist und ein wirklich ideales Versteck für das Armband öffnet, kann er ja schon seit geraumer Zeit gewusst haben. Natürlich. Er hat diese Stöcke oft genug in der Hand gehabt. Ja, ja, einer von beiden müsste es also gewesen sein. Also das möchte ich nun herausfinden. Übrigens, der Chief bat mich, etwas zum Präparieren des Stockes mitzubringen. Hier, diesen Farbstoff. Dann aber das ist eine gute Idee. Na ja, wir können es ja versuchen, Eskin. Aber wenn wir den Stock präparieren und warten, bis der Täter ihn anfasst, können wir eigentlich nur Erfolg haben, wenn der Butler der Täter war. Ja, wieso? Na, Mr. Lancaster hat doch keine Eile, das Armband aus dem Stock herauszuholen. Nur dem Butler muss es brennen, die Beute sicherzustellen und zwar bei der ersten Gelegenheit. Ja, dann bin ich dafür, dass wir ihm Gelegenheit geben. Ich präpariere den Stock und dann entfernen wir uns mit dem Bedauern, dass unsere Suche ergebnislos geblieben ist. Ist Mr. Lancaster im Haus? Ja, ja. Er sitzt mit seiner Frau im Salon und trinkt Tee. Und Williams ist auch da? Ja, ja. Ja, der Butler ist auch im Hause. Und wir fahren für eine Stunde ins Büro, um das Armband im Tresor sicherzustellen. Dass Sie noch einmal da sind, meine Herren. Ja. Mr. Lancaster lässt Sie bitten, gleich zu ihm in den Salon zu kommen. Danke, Williams. Bitte. Bitte. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Bitte hier, sehen Sie sich das einmal an. Sind Sie dafür verantwortlich? Jawohl, Mr. Lancaster. Was hatten Sie sich denn dabei gedacht? Weder mit Seife noch mit Scheuersand oder Benzin. Bekommt man dieses Zeug ab. Wollen Sie mir bitte erklären, was das soll? Aber gern, Mr. Lancaster. Nur hätte ich vorher gern eine Frage an Sie gestellt. Wie ist dieser Farbstoff an Ihre Hand gekommen? Das müssten Sie doch am besten wissen. Ich wollte spazieren gehen und da ich nie ohne Stock ausgehe, habe ich einen mitnehmen wollen. Den Stock mit dem hellen Knauf? Den Stock mit dem hellen Knauf. Pflegen Sie ihn oft zu benutzen? Ich benutze, was mir gerade einfällt. So. Und ausgerechnet heute, nachdem wir gegangen waren. Was soll das heißen? Nun, wir haben einen besonderen Grund gehabt, gerade diesen Stock zu präparieren, Mr. Lancaster. Wir wollten gern feststellen, wer ihn wohl in die Hand nehmen würde, wenn wir fort sind. Das habe ich also getan. Ich wäre aber sehr dankbar, Herr Inspektor, wenn Sie mir endlich sagten, was das Ganze zu bedeuten hat. Mr. Lancaster? In diesem Stock hat Mr. Eskin heute Morgen das vermisste Armband gefunden. Bitte? Na, Gott sei Dank. Dann ist es ja wenigstens da. Nein, es ist nicht da. Und wo ist es jetzt? Es liegt im Tresor bei uns auf dem Amt. Ja, aber wieso haben Sie den Stock dann eingeschmiert? Um festzustellen, Mr. Lancaster, wer wohl versuchen würde, das Armband herauszuholen. Ich verstehe. Auf diese Weise also wollten Sie den Täter überführen. Ganz recht, Mr. Lancaster. Mit anderen Worten, Sie glauben also, dass ich der Täter bin. Das sieht so aus, Mr. Lancaster. Herr Inspektor, das ist doch Unsinn. Wieso sollte ich ein Interesse daran haben, meiner Frau ein Armband zu stehlen? Das ist doch absurd. Durchaus nicht, Mr. Lancaster. Das Armband hat doch immerhin einen Wert von 20.000 Pfund und ist auf diese Summe versichert. Aber Herr Inspektor, das ist doch von der Tat her unmöglich. Um 7:30 habe ich das Armband aus dem Safe genommen und in den Sekretär gelegt. Dann habe ich mich um unsere Gäste gekümmert, bin noch einmal oben gewesen bei meiner Frau, bin aber nicht noch einmal hier im Raum gewesen. Ich kann also das Armband gar nicht herausgenommen haben. Außerdem, Herr Inspektor, Williams stand die ganze Zeit in der Halle. Er hätte mich sehen müssen. Das ist richtig. Na also. Mr. Lancaster, ist Ihre Frau öfter unpünktlich? Ach, das ist schon manisch bei ihr. Na, Sie konnten also damit rechnen, dass sie sich das Armband nicht mehr bis zum Essen herausholen würde. Mr. Lancaster, wer geht denn außer Ihnen noch an das Safe in Ihrem Arbeitszimmer? Niemand außer mir. Aha. Sie konnten also sehr wohl schon ein oder zwei Tage oder Stunden früher das Armband aus dem Safe nehmen. Sie konnten es zu einem Zeitpunkt in dem Stock verstecken, wo niemand Sie dabei überraschen würde. Und warum sollte ich dann wohl so unklug gewesen sein und behaupten, es läge dort in der Schublade? Es hätte ja doch immerhin sein können, Herr Inspektor, dass meine Frau ausnahmsweise mal pünktlich heruntergekommen wäre. Na und? Sie haben Ihrer Frau ja erst um 7:50 gesagt, dass das Armband dort läge. Wenn Ihre Frau wieder erwacht und pünktlich gewesen wäre, hätten Sie es sehr leicht gehabt, Mr. Lancaster. Sie hätten nur zu sagen brauchen, Sie hätten den Schmuck noch nicht aus dem Safe genommen. Dann hätten Sie es zwar nicht aus dem Safe geholt, sondern ganz einfach aus dem Stock. Das hätte ja niemand zu sehen brauchen. Nein, nein, Mr. Lancaster, das war schon alles verflixt gut ausgeklügelt. Wenn Sie mir bitte eine Frage erlauben möchten, Herr Inspektor. Bitte sehr. Sind Sie eigentlich von Anfang an der Meinung gewesen, dass nur ich als Täter in Frage komme? Nein, durchaus nicht, Mr. Lancaster. Ihr Butler Williams hätte durchaus der Täter sein können. Mhm. Williams hätte natürlich das Armband aus der Schublade nehmen können. Ein Butler sieht und hört oft mehr, als wir annehmen. Er kann gewusst haben, wo der Schmuck liegt. Er hätte auf jeden Fall Zeit gehabt und er konnte das Versteck im Stock schon ausgesucht haben, ehe er wusste, ob sich die Gelegenheit zum Diebstahl bieten würde. So etwas gibt es durchaus. Darf ich Williams einmal rufen? Aber bitte sehr. Danke. Er wird gleich da sein. Ah, Williams. Jawohl. Darf ich einmal Ihre Hände sehen, Williams? Danke. Das dachte ich mir, meine Herren. Williams hat also saubere Hände. Aber, Williams, wo sind Ihre Handschuhe, die Sie heute Morgen getragen haben? Die Handschuhe waren mir nicht mehr sauber genug. Wo sind Ihre Handschuhe, Williams? Wollen Sie mir bitte sagen, wo die Handschuhe sind, Williams, die Sie heute Morgen angehabt haben? Mr. Esken? Ja? Da Sie doch so außerordentlich tüchtig empfinden sind, darf ich Sie wohl bitten, in Williams Zimmer hinaufzugehen und die Handschuhe zu suchen, die er heute Morgen getragen hat. Selbstverständlich, Mr. Lancaster. Ich bin nicht ganz so dumm, wie Sie denken, Herr Inspektor. Als ich mir die Finger an dem Stock verschmiert hatte, habe ich Ihre Absicht wohl geahnt. Und? Ich habe mich allein bemüht, meine Finger wieder sauber zu machen. Ich habe Williams nichts davon gesagt. Wenn Ihre Theorie also stimmt, musste er Ihnen auf den Leim gehen. Ah, Haskin, das ging ja schnell. Unter der Matratze lagen die Handschuhe, Inspektor. Eine ganz alte Masche und offenbar nicht vorbereitet. Hier, unser Farbstoff. Ganz eindeutig. Ja. Nun haben wir also zweimal schmutzige Hände. Beziehungsweise einmal Hände und einmal Handschuhe. Mr. Williams, warum haben denn Sie den Stock angefasst? Ich habe die Stöcke geordnet wie immer. Ich habe doch aufzuräumen. Ja, ich verstehe nur nicht, Mr. Williams, warum Sie dann die beschmutzten Handschuhe unter der Matratze verstecken mussten. Nun? Ja. Armer Williams. Nun haben Sie sich so große Mühe gegeben und alles war nicht der Mühe wert. Was Sie da im Stock versteckt haben, war eine Imitation im Wert von höchstens 10 Pfund. Das haben Sie wohl nicht erwartet, wie? Mr. Lancaster, ist das Ihr Ernst? Natürlich, Inspektor. Meinen Sie, dass ich sonst bei der ganzen Sache so gelassen geblieben wäre? Aber warum haben Sie uns das denn nicht gesagt? Ich hoffe, das brauchte niemand zu erfahren, denn meine Frau weiß es nicht und würde es mir nicht verzeihen. Aber ich bin Geschäftsmann und finde es unverantwortlich, sich 20.000 Pfund einfach an den Arm zu hängen. Aber das Allerwichtigste, Mr. Lancaster, wo ist das Original des Armbandes? Das Original, Herr Inspektor, liegt auf der Bank im Tresor. Das war das Hörspiel Das Brillantarmband von Irmgard Köster. Es sprachen Mr. Harry Lancaster, Stan Amers-Fühler, Mrs. Ivy Lancaster, Anneliese Furtwängler, Inspektor White, Walter Grüters, Mr. Williams, Peter Frank, Chief Inspector Lodders, Heinz Pieper, Sergeant Askern, Max-Walter Sieg, Mrs. Hugh, Hilde Frodel-Reimer, Mrs. Lincoln, Gudrun Gerlach. Außerdem wirkten mit Magda Herzog, Monika Liebig, Erika Östmann, Eva-Maria Petersen, Heidrun Riegmann, Wolf Eggert, Dieter Laser, Erwin Laurenz, Elias Popp, Otto Thiermann, Max Zawislak. Regie S.O. Wagner. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1962.